الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsreferat ist in Deutsch und wir machen weiter mit Nitala mit der Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind bei Hadith 662 bei mir, Kapitel 78. Hadith, wir sind bei Hadith 606 bei mir. Bei euch ist eine andere. إذا بارك الله فيكم، نتابع في شرح رياض الصالحين ونحن عند حديث أو عند الباب 78، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. بارك الله فيكم. إذا حديث عائذ بن عمرو رضوان الله عليه، حديث عائذ بن عمرو رضوان الله عليه هو في نفس الباب، وهذا هو من الرعاة لرعيتهم. الراعي هو طبعا الذي يهتم برعيته، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راعي، وأما الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، يعني الإنسان القاسي الذي يؤذي الآخرين. فالحديث فيه فائدتان: الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله أمر المسلمين أن يكون عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا به. والثانية وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم، بحيث يرفق معهم في قضاء الحوائج، وكذلك يكون حازما وقويا ونشيطا، ولكن ما يعاملهم بالقسوة والعنف، نسأل الله العافية والسلام. وأما الحديث الثاني بارك الله فيكم، حديث أبو مريم الأزدي إن دخل على زياد بن عبيد فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، يعني احتجب دون حاجة المسلمين، وخلتهم أي أن يكون معهم وفقرهم، يعني يتركهم في فقرهم، هذا يوم القيامة جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يجعله في حاجة ويجعله في فقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما سمع معاوية رضوان الله عليه هذا على حوائج الناس، يعني إنسان يهتم بأمور المسلمين وبحوائج الناس، فلذلك هذا نوع من الولاية، لأنه خليفة المسلمين أو ملك المسلمين أو زعيم المسلمين لا يستطيع أن أن أن يعني إذا الإنسان يحكم 20-30 ألف من الناس لن يستطيع أن يصل لكل واحد، ولن يستطيع أن يقضي حوائج كل واحد، فلا بد أن يكون له أعوان يعينوه على حوائج الناس. فلذلك جعل معاوية هذا الأمر حتى لا تنفرط الأمور، وحتى يكون هناك من يعنى بحوائج المسلمين. هذا يعود إلى الكلام الذي قبله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أن العبد ينصح للرعية ويعني يعاملهم معاملة طيبة، وأنه راع ومسؤول يوم القيامة عن هذه الرعية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث 662 و 663، هذا كابيتل über ولاتي أمر المسلمين، بس بديينيجن دي دي زخه دو مسلمين ايرا هاند هابن، بس بدي فيغا und die Oberhäupte der Muslime, oder sage ich jetzt die Leute, die Funktionen bei den Muslimen, oder sage ich Führungsfunktionen bei den Muslimen haben. Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, عائذ ابن عمرو رضوان الله عليه erzählt, ging zu Ubaydullah ibn Ziyad, der ging zu Ubaydullah ibn Ziyad und dann hat ihm gesagt, mein Sohn, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagen hören, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, inna sharra al-ri'a'i al-hutama, das wird die schlimmsten unter den Hütern sind die, wal-iyadu billah, hochmütigen oder überheblichen oder Leute, die hart sind. Pass auf, dass du von diesen Leuten bist. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, haben wir auch schon gehabt. Und zwar Abu Sa'id al-Hassan al-Basri erzählte, dass Iyad ibn Amr den Ubaydullah ibn Ziyad besuchte und zu ihm sagte, oh mein Sohn, ich hörte Allahs Gesandten sagen, der schlimmste Herrscher ist derjenige, der zerstört. Pass auf, dass du nicht so wirst. Da sagte dieser zu ihm, setz dich, du bist wie die Spreu unter den Gefährten des Propheten. Ayad, oder Aiz, Entschuldigung, erwiderte, gab es etwa Spreu unter den Gefährten des Propheten, diese gab es doch vielmehr nur unter deren Nachfolgern und anderen. Das ist ein Muslim. Natürlich hier, das ist bei Al-Bukhari Muslim, was wir haben. Und der Autor, Rahimahullah Ta'ala, der hat nur einen Anteil. Al-Hutama, das ist nicht der Störer. Das ist eher der Überhebliche, derjenige, der schlecht macht, der hart ist. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns bewahren. Das wird derjenige, der kaputt macht und nicht aufbaut. Und Ubaydullah ibn Ziyad war für ihn so einer, für Aiz ibn Amr, deshalb hat ihm das gesagt. Dann hat ihm gesagt, sitz mal, du bist irgend sozusagen ein was übrig gebliebener Rest, was kein Wert hat. Er sagte ihm, es gab zur Zeit vom Propheten sowas nicht. Diese Leute kamen später. Das hat damit zu tun, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dass derjenige, der herrscht über Muslime, oder derjenige, der Verantwortung trägt für die Muslime, diese Person müsste eigentlich barmherzig sein, müsste den Muslimin gut behandeln, müsste sich um die Sachen der Muslime kümmern. Er musste aufbauen und nicht zerstören. Er musste natürlich eine Persönlichkeit sein, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und das haben wir schon erwähnt. Das heißt, er hat ihm gesagt, schau mal, wenn du von diesen Leuten bist, die zerstören, die schlecht sind, die überheblich sind, dann sind das die Schlimmsten unter den Leuten. Und wir lernen daraus, barakallahu fikum, zwei Themen aus diesem Hadith. Das erste Thema, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ein Herrscher muss barmherzig sein und aufbauen, muss gut sein zu seinem Volk. Das zweite, das Volk natürlich auch sollte gut zu ihm sein. Und das zweite ist auch, barakallahu fikum, wie er mit den Leuten handelt. Das heißt, er selber soll barmherzig sein, er selber soll nicht überheblich sein und er behandelt die Leute. Seine Handlung gegenüber Leuten ist eher mit Weichheit und nicht, barakallahu fikum, mit Härte. Aufpassen aber. Das heißt nicht, dass der Herrscher nicht stark ist und dass er nicht ein Wort sagt und die anderen, sage ich jetzt, die gehorchen ihm nicht. Nein, das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, der muss stark sein und der muss sein Wort durchsetzen und der muss eine starke Persönlichkeit haben. Aber der soll gerecht sein. Der soll gerecht sein und der soll den Leuten nicht schlecht behandeln. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Abu Maryam al-Asdi berichtet, dass er Muawiya erzählte. Ich hörte den Gesandten Allah sagen, jeden, dem Allah für eine Angelegenheit der Muslime Verantwortung überträgt und der es versäumt, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern, ihre Armut und Not zu lindern, den wird Allah am Tag des Gerichtes mit seinen Bedürfnissen, seiner Armut und Not alleine lassen. Naja, gut. Muawiyah beauftragte daraufhin einen Mann, sich um die Bedürfnisse der Leute zu kümmern. Das war Abu Dawud und At-Tirmidhi. Das ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Das heißt, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ein Herrscher, ein Verantwortlicher, einer, der die Sachen der Muslime in seiner Hand sind. Überhaupt derjenige, der schon eine Machtfunktion hat oder eine Bestimmungsfunktion hat, diese Person muss den Muslimin, sage ich, für die Muslime da sein. Das wird, der muss auch für die Bedürfnisse, Armut, Not der Muslime sorgen, dass sie das nicht haben. Und wenn er sich von den Muslimin trennt, und der ist nicht mit Muslimen zusammen. Diese Person, barakallahu fikum, wird am letzten Tag allein sein, Allah subhanahu wa ta'ala wird sich nicht um seine Bedürfnisse und Not kümmern am letzten Tag. Und wenn aber diese Person in diese Dunya sich um die Sachen der Muslime gekümmert hat und die hat mindestens versucht, ihre Armut, ihre Not zu lindern, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person am letzten Tag schützen. Und er wird nicht in Not sein und er wird nicht in Armut sein. Und seine Bedürfnisse werden erfüllt am letzten Tag. Deshalb als Muawiyah das hörte, was hat er gemacht? Er hat sofort jemanden beauftragt von den Muslimen, dass er sich um die Sachen der Muslime kümmert. Und logisch, ein Imam oder ein, sage ich jetzt, ein Führer der Muslime, ein Herrscher der Muslimen, Verantwortliche, wenn er große Verantwortung hat, der kann sich nicht um eine Million Menschen kümmern. Der kann sich auch nicht um 10.000 Menschen kümmern. Der schafft das nicht. Deshalb, der braucht auch Leute, die ihm unterstützen oder die ihm helfen dabei. Damit er weiß, wie die Leute denken, was haben die Leute von Problemen, was brauchen die Leute. Und deshalb hat Muawiyah das eingeführt. Und früher, vor Muawiyah auch, hat Umar, radhiyallahu anhu, das eingeführt damals. Dass er Leute geschickt hat, damit sie schauen, was die Muslime brauchen und was für sie von Problemen haben. Und das brauchen wir heutzutage. Ich meine, wenn man diese Hadithe und diese Ayat, die wir die ganze Zeit jetzt behandeln, barakallahu fikum, da natürlich stellt man sich die Frage, wo sind unsere Herrscher in diesem Sammeln? Das heißt, in welchem Niveau oder in welcher, sage ich jetzt, in welcher Ebene sind die Herrscher der Muslime? Schaut mal, barakallahu fikum. Derjenige, der sich absondert von den Muslimen, okay, der sich nicht um die Sachen der Muslime kümmert, derjenige, der ihre Not und Armut nicht lindert, sagen wir bitte heute einen Herrscher von den Muslimen, der sich sorgt um Not und oder Sorgen macht um Not und Armut der Muslime, der sozusagen nah zu seinem Volk ist. Sagen wir nur einen von ihnen, der schafft das allein mit drei Leuten auf der Straße zu laufen. Ja, das ist die Sache. Aber schaut mal in Europa, um ehrlich zu sein. In Europa, ich meine, wir waren einmal im Vorstand, um ehrlich zu sein. Angela Merkel kam mit ihrem Wagen und die stoppte vor uns, nur sie im Auto und vor, hinter ihr fuhr nur ein Auto und die kam, die hat uns auch so gewinkt mit ihrer Hand und die war so nah von uns. Ich meine, wo passiert sowas? Ja, hier in Leipzig. Ich meine, wir waren im Landtag mit Ministern und mit alles und die mit dieser Sachsen-Dingminister, wie heißt der, Tillich? Tillich und mit anderen, mit Schäuble, mit Parlamentspräsident. Ich war schon mit ich weiß nicht wie vielen Ministern in einer Diskussion zusammen. Und so, ich meine, subhanallah, gibt es sowas in unseren Ländern? Das heißt nicht, dass man sagt, ja, dass sie hier besser ist. Nein, nein. Aber das hat damit zu tun, dass diese Leute sich um das Volk, um ihre Länder kümmern. Zum Teil mindestens, okay. Aber in unseren Ländern möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, ihr müsst hier etwas, was ich euch voriges Mal gesagt habe, dass ich darüber ein bisschen sprechen werde. Man muss aufpassen. Die Leute heute in unserer Zeit, die sind zwei Gruppen geworden. Eine Gruppe von früh bis abend, die schießt nur gegen die Herrscher, Präsidenten und Könige und die wollen sie vom Islam ausschließen, diese Kuffar und ta-ta-ta, bis zu Ende. Die andere, die schützt sie und die lobt sie und die auch, wenn sie Kuffar begehen, wenn sie auch das Schlimmste machen, dann werden sie verteidigt. Und beide Gruppen in diesem Fall sind extrem. Ein Extrem mit Übertreiben, dass man die Leute vom Islam ausschließt und ein Extrem in Untertreiben, dass man diese Leute, die korrupt sind, und die Schlechten auch nochmal verteidigt. Man sollte den mittleren Weg haben und den wahren, richtigen Weg haben in diesem Zusammenhang. Wie man das hat. Okay, es gibt Wir wollen nicht die Leute vom Islam ausschließen. Da gibt es dafür Richter und großen Gelehrten, die das machen. Aber von der anderen Seite auch, wir dürfen nicht, nochmal, wir dürfen nicht, wenn diese Leute schlecht machen und wenn sie von Muslimen etwas verlangen, was gegen die Religion ist, was gegen, sage ich jetzt, unsere Prinzipien ist, wir dürfen diesen Leuten keine Gehorsamkeit leisten. Und der Prophet ﷺ hat das klar gesagt in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Deshalb bitte aufpassen in diesem Zusammenhang, nicht extrem werden. Und extrem hat immer zwei Seiten, nicht nur eine Seite. Das ist extrem, das kann in Untertreiben sein und das kann in Übertreiben sein. Nicht nur in Übertreiben. Aufpassen. Aber ehrlich gesagt, wenn man das betrachtet, dann sucht man nach so einem heute unter den muslimischen Ländern und das findet man definitiv nicht. Definitiv findet man nicht. Mal sehen, wenn jetzt in der letzten Zeit durch diese Ereignisse, ob sich diese Sache Barakallahu fikum geändert hat. Da kommen wir Barakallahu fikum zum nächsten Thema oder zum nächsten Kapitel und zwar Bab الولي العادل الوالي عفوا الوالي العادل قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. الوالي هو الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين خاصة ك أو خاصا ك أو عاما. فالرجل في أهل بيته وال لأنه هو الذي يتولى أمرهم لقوله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بي في أهله ومسؤول عن رعيته. والعدل واجب مع النفس ومع الغير مع النفس ومع الغير لقوله صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه سنعطي لكل شيء حقه. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب والإحسان فضل وزيادة. وطبعا هنا نتكلم نحن عن الوالي بارك الله فيكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالعدل من الوالي أن لا يفرق بين الناس، لا يجور على أحد، لا يجر على أحد ولا يقرب أحدا من الناس مع ظلمه حتى ولو كان أقرب قريب. كذلك القاضي وجب عليه العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما ذلك الذي علم الحق وحكم به فهذا الإنسان في الجنة، وأما الذي علم الحق ولم يحكم به ففي النار، وأما الذي لم يعلم وحكم كذلك في النار، نسأل الله العافية والسلام. إذاك وجب العدل مع النفس ومع الآخرين. والعدل هنا، العدل انتبه، العدل هو التفريق بين المختلفات والمساواة بين المتشابهات، هذا معنى العدل. وليس العدل أنك تأتي وتشبه أمرا عن أمر يختلف عنه تماما وتأتي وتساوي. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لا يعني أن المسلم والمجرم خلاص الكافر ما له حق، لا، وإنما لا يستويان مثلا، العالم والجاهل لا يستويان، التقي والفاجر لا يستويان، المنافق والمؤمن لا يستويان، كل له مثل. ذاك انتبه. ثم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا يا أخوة من الأحاديث الجميلة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال أهل العلم هنا الظل إما أن يكون الصفة لله سبحانه وتعالى، ولكن هناك حديث يا أخوة تحت ظل عرش الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. انتبه، نحن نقرأ في كتاب الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الشمس تذهب. طيب هنا كيف الشمس مو موجودة وفي مسألة وقد اقتربت الشمس من الرقاب وكلهم يعرق، هذا بحسب عمله وهذا بحسب، ومنهم من يصل العرق إلى ركبته ومنهم من يصل إلى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق والجامع. طيب الشمس شلون تقترب وهي كورت ذابت؟ فكيف نجمع بين هاتين الكلمتين؟ شمس الدنيا تذهب وأما شمس الآخرة فهي اليوم القيامة، يعني هذه الشمس هي شمس الآخرة، وبالنسبة للشمس الآخرة ما في ظل، كل الناس تكون في صعيد ما في ظل، تعرق والشمس مقتربت من الرقاب. فهنا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. فمن هم؟ الإمام العادل. قال أردنا إماما عادلا فأتانا عادل، إمام فعنا كثير، عادل إمام هو واحد، الذي الإمام العادل. أولا الإمام يا أخوة، الإمام هنا يقصد فيه الإمام للعامة، طبعا الإمام انتبه، الإمام تطلق على إمام الصلاة يعني الذي يقود الصلاة، الإمام يطلق على الإمام في العلم، مثلا نقول الإمام مالك إلى غير ذلك، إمام العلم. والإمام كذلك بارك الله فيكم يكون إمام المسلمين، أي قائد المسلمين ولي أمر المسلمين. فقال إمام عادل الذي يعدل بين الناس، يحكم بين الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لا يفرق بين قريب وبعيد، لا يفرق بين قريب وبعيد، ويتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام العادل بدأ به، لأنه يا أخوة الإمام إذا كان عادلا فبصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد الرعية. وابن عباس قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. وكذلك قالها الإمام أحمد وكثير من الأئمة، يقول: لو كان دعوة مستجابة نجعلها للسلطان، لأنه بصلاحه يصلح الناس وبفساده يفسد. فإذا أولا الإمام العادل، وهو الشاهد، يعني الشاهد من كلامنا هو الإمام العادل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ثم قال: شاب نشأ في طاعة الله، يعني صغير السن، نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، لأن الشباب غالبا ما ينحرف، ولكن هذا ما انحرف وإنما اتقى الله سبحانه وتعالى ونشأ. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، انتبه، اجتمعا على المحبة في الله، ولما تفرقا تفرقا كذلك على محبة الله، وليس كما يعني فهم البعض يقول أنهم يعني حبا في الله افترقا، لا، إنما لما اجتمعا المحبة موجودة، ولما ذهب كل واحد إلى بيته أو في طريقه أو تفرقا بقيت المحبة موجودة بينهما. والرابع: رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يألف الصلاة فيها وينكث للصلاة ينتظر الأخرى، والمساجد أماكن السجود. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ماذا يحتاج الإنسان؟ امرأة عندها منصب وجمال وعندها كل شيء، ودعته إلى الفاحشة فقال: لا، إني أخاف الله. فمو مثل في زماننا هنا، مشان وراق ما يخاف لا الله، ونسأل الله العافية والسلام. والسادس: رجل تصدق بصدقة أخفاها، في رواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن هذه الرواية شاذة، إنما الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أخفى هذه الصدقة، ليس المقصود كما يفعل البعض لما يتصدق يقعد الفلوس هكذا يعملها صغيرة ويضعها، يفكر أنه بهذا يعني قد أخفى الصدقة، لا يخفى، وإنما هذا من باب أنه يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى مخلصا، ولا يريد أن يراه الناس في صدقته، مع العلم أنه لو تصدق أمام الناس بنية حثهم على الصدقة فهذا جائز وما في شيء، ولكن النية هي التي تحكم في هذا الأمر. والسابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر المعاصي التي فعلها، ذكر أمور الدنيا، ذكر أمور الآخرة، ذكر كيف يقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان بكى لله سبحانه وتعالى. والمقسطون، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، المقسطون المقسطون على منابر من نوذ يوم القيامة، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا، يعني يكون عادل في أهله مع أبنائه مع زوجاته، أن يكون عادل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أن يكون عادل أن يكون عادلا، فهذا يكون له منبر من نور يوم القيامة، وهذا دليل على فضل العدل في الأهل وكذلك في الأولاد، وكذلك على من ولاك الله، يعني الله سبحانه لو ولاك شيء أنت كان لك مسؤولية، فكنت مقسط فلك منبر من نور، ما فعلت هذا الأمر ستحاسب لأنك راع ومسؤول عن هذه الرعية التي استرعاكها الله سبحانه وتعالى، التي استرعاك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dann kommt der Autor, rahimahullah ta'ala, zum nächsten Kapitel, und zwar Kapitel 79. Kapitel 79, und zwar der gerechte Herrscher. Der gerechte Herrscher. Der gerechte Herrscher, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, das heißt derjenige, der die Muslime führt. Natürlich der gerechte Imam, hat er hier gesagt. Aber Imam bedeutet hier Herrscher eigentlich. Imam hat verschiedene Bedeutungen in unserer Religion. Und zwar, Imam bedeutet erstmal Buch oder Koran. Imam bedeutet Führer. Imam bedeutet ein Großgelehrter. Imam bedeutet auch ein Führer der Muslime oder Herrscher. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سبحانه وتعالى في غضبت دي لوتي مت إيرم إمام أم لتسن تاغ نينم إمام دا مسلمة das ist sozusagen der Führer der Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, Allah gebietet, Gerechtigkeit zu üben und Gutes zu tun. Und seid gerecht, wahrlich, Allah liebt die, die gerecht handeln. Das haben wir schon behandelt, diese Ayat. Wir brauchen das nicht nochmal zu behandeln, barakallahu fikum, aber das geht klar um die Gerechtigkeit. Das wird der gerechte Herrscher, der übt Gerechtigkeit und der ist gut zu seinem Volk. Da kommen wir, barakallahu fikum, zur nächsten Überlieferung, und zwar, das ist auch Wiederholung, barakallahu fikum, sagt Lachen, von Hadith 376, von Hadith 376. Übrigens, da muss man aufpassen, weil die Verzeichnis hier von den Hadithen, die stimmt nicht so ganz. Ja? Sowieso zwischen mir und euch gibt es drei oder vier Hadithe Unterschied. Es gibt drei oder vier Hadithe Unterschied. Auf jeden Fall hier ist 376, und zwar Barakallahu fikum, Abu Huraira sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sieben genießen den Schutzschatten Allahs am jüngsten Tag, wenn es keinen Schatten gibt, außer seinem Schutzschatten. Diese sind ein gerechter Herrscher, eine Anbetung und Dienst für Allah, den Allmächtigen und Erhabenen verbrachte, dessen Herz ständig mit der Moschee verbunden ist. Zwei Personen, die einander um Allahs Willen lieben, sie haben sich zusammengetan um seinetwillen und trennen sich. Das ist falsche Übersetzung, ja? Falsche Übersetzung. Aufpassen. Die haben sich, als sie zusammengekommen sind, natürlich mit Liebe Allah subhanahu wa ta'ala, für Liebe Allah subhanahu wa ta'ala getroffen zusammengekommen. Und wenn sie sich auch voneinander trennen, dann bleiben sie, dass sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala mögen und lieben. Jemand, der von einer bezaubernden und hübschen Frau zur Sünde eingeladen wird, es aber verweigert, indem er sagt, er fürchte Allah. Einer, der Sadaqa gibt, ohne viel Aufsehen zu machen, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gegeben hat. Und einer, der sich Allahs erinnert, in Einsamkeit so sehr, dass seine Augen überfließen, das wird weint. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und die nächste Überlieferung, barakallahu fikum, das ist von Abdullah bin Amr ibn al-As. Er berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss werden die Gerechten vor Allah auf Thronen von Licht sitzen. Es sind diejenigen, die gerecht entscheiden und Gerechtigkeit üben in den Angelegenheiten ihrer Familie und in Angelegenheiten, für die sie Verantwortung tragen. Das ist bei Muslim, barakallahu fikum, sagt der gerechte Herrscher. Der Herrscher. Erstmal für die Muslime, ein Herrscher ist der Muslim. Der Muslim, der natürlich mit Gerechtigkeit regiert und der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er erzählt hat, dass sieben Leute den Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala genießen. Es gibt eine Überlieferung, dass hier Schatten, das bedeutet Schatten des Thrones. Aufpassen aber, die Frage, die sich hier stellt. Und zwar, wir wissen doch, dass die Sonne, diese Sonne, was wir sehen, und der Mond und die Planeten und die Sterne am letzten Tag erlöschen und dass die Sonne zusammengetan wird und die wird ins Meer geworfen und die Meere werden brennen. Diese Shamsu Kuira, das ist eine klare Sura im Koran. Jetzt aber, wie ist das am letzten Tag? Es gibt doch, wenn die Sonne weg ist, dann was ist hier mit dieser Sonne? Und wir haben ein Hadith, das der Prophet gesagt hat, die Sonne wird so nah zu den Leuten sein, dass sie schwitzen und einige Schweißtropfen von ihnen, die werden bis zu ihren Knie sein. Andere bis ihrem Hals. Und andere, die werden sozusagen ertrinken in ihren Schweiß. Jetzt die Frage ist, was ist dieses Schatten hier? Was wird damit gemeint dann? Barakallahu fikum, ihr müsst unterscheiden zwischen diese Sonne, die wir im Leben haben, und Sonne am letzten Tag. Es gibt am letzten Tag extra eine Sonne. Allah subhanahu wa ta'ala wird eine Sonne erschaffen für den letzten Tag. Und da brauchen die Leute Schatten, außer diejenigen, die erwähnt worden sind. Es gibt noch andere. Aber hier in einem Hadith 7 hat er genannt. Für uns, was am wichtigsten ist, das ist der erste, weil wir über dieses Thema sprechen. Der gerechte Herrscher. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihm angefangen? Weil das sehr wichtig ist. Wenn wir einen gerechten Herrscher haben, dann wird auch das Volk davon profitieren und die werden gut leben. Ibn Abbas sagte, wenn ich ein Bittgebet hätte, was angenommen wird, dann werde ich das für den Sultan, für den Herrscher machen. Al-Imam Ahmed auch sagte das Gleiche. Und dann sagte er, weil wenn er gut ist, dann werden auch die Leute gut. Wenn er schlecht ist, dann werden die Leute schlecht. Wenn Allah dir eine Verantwortung gegeben hat und du gehst dieser Verantwortung nach und du bist gerecht in deiner Familie, in deiner Person, zwischen den Leuten, dann wirst du am letzten Tag auf Thron von Licht sein. Am letzten Tag. Und das ist, barakallahu fikum, der Hadith von Abdullah bin Amr bin al-As, dass er gesagt hat, al-Mukhsitun, das wird die Gerechten. Wenn du gerecht bist, Gerechtigkeit heißt drei, gerecht zu dir, gerecht zu den anderen, gerecht zu Allah, gerecht zu den anderen. Und wenn du gerecht bist, dann wirst du auch das genießen. Der gerechte Herrscher. Dann sagt er, der junge Mann, pass auf, der junge Mann, der wuchs in Ta'at Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dieser junge Mann liebt die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen, die Jugendlichen, was machen die? Die meisten von ihnen, wal'iyadu billah, die nehmen schlechte Bahnen. Die gehen in die falsche Richtung. Drogen, Rauchen, Alkohol, Gangster werden. Natürlich, Bushido ist ihr Vorbild heutzutage, oder Sido, oder solche Schrotthaufen. Aber das ist die Sache, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, aber ein richtiger Muslim, ein richtiger Junge, sein Vorbild ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Vorbild ist Abu Bakr und Umar. Sein Vorbild sind die Sahaba, radhiyallahu anhum, die großen Gelehrten, die guten Menschen. Deshalb diese Person wuchs mit der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann, drittens, zwei Leute, passt auf bitte, das ist falsch hier, was gesagt wird, wie die Übersetzung auf Deutsch. Diese zwei Leute, die mögen sich vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie zusammen sind oder wenn sie auch nicht zusammen sind. Das heißt nicht, dass sie sich getrennt haben. Nein, das heißt, wir sind da, wir mögen uns vor Allah. Wir gehen nach Hause, auch diese Liebe bleibt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Sinn. Und nicht, was man hier übersetzt hat. Die trennen sich um seinen Willen. Was bedeutet das? Sie haben Trennung. Normalerweise, man darf das nicht machen, außer bei bestimmten Fällen. Außer bei bestimmten Fällen. Dann, barakallahu fikum, viertens, eine Person, sein Herz ist mit der Moschee verbunden. Der betet, der wartet auf das Gebet, der kommt zum Gebet, der kümmert sich um die Gebete in der Moschee, der liebt, in die Moschee zu kommen. Ja, dann fünftens, ein Mann, eine Frau ruft ihn zu Sünde, wal'iyadu billah. Diese Frau, die hat Position und die ist schöne Frau. Er sagt, nein, ich fürchte Allah. Das wird nicht wegen der Menschen. Nicht, ja, was werden die Menschen sagen? Nein. Ich fürchte Allah. Allah sieht mich, weiß, was ich tue. Deshalb macht er das nicht. Dann sechstens, eine Person hat für Allah gespendet mit der rechten Hand und die linke wusste davon nicht. Das wird, der macht das geheim für Allah subhanahu wa ta'ala, weil seine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, nicht wegen der Leute. Es ist kein Problem, dass man etwas spendet, damit man die anderen zumutet, damit sie auch spenden. Kein Problem, aber die nie erzählt. Und dann siebten, barakallahu fikum, eine Person saß allein, der hat sich erinnert an seine Sünden, der hat sich erinnert an Dunya, der hat sich erinnert an den letzten Tag, der vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Dann hat er angefangen zu weinen. Das sind sieben Leute, die Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala genießen, am Tage es kein Schatten gibt. Und man sollte sich überlegen, möchte ich so sein oder nicht? Das ist der Sinn, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, oder wenn wir etwas lernen, der Sinn ist, dass wir uns fragen, ob wir das werden möchten oder nicht. Wenn wir Positives erwähnen, dann will ich positiv machen. Wenn wir Negatives erwähnen oder Warnung, dann sollte man, barakallahu fikum, fern davon bleiben. Aber unser Thema ist natürlich Al-Wali, Al-Adil, das wird der gerechte Herrscher. Und ich weiß nicht, ob wir sowas heutzutage haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.